بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، machen wir weiter in unserer Reihe 200 Fragen und Antworten zur Aqida mit der 16. Frage: Was ist die Stellung der beiden Zeugnisse in der Religion? Also welchen Stellenwert hat das? Was hat das mit diesen beiden Zeugnissen, mit der Shahadatain? Also dass man sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasul, La ilaha illallah, wa Muhammad Rasulullah, oder beziehungsweise ist ja ein Zeugnis, man sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad al-Abduhu wa Rasuluh. Was ist mit diesem Zeugnis? Dann sagt der Autor, der Diener kommt nicht zum Islam, außer durch die beiden Zeugnisse. Also man wird nur, wenn man beides bezeugt, Muslim. Also man wird nur Muslim, wenn man beides mit der Zunge bezeugt. Und das ist das Offenkundige. Und wir Muslime urteilen nach dem Offenkundigen. Wir wissen nicht, was im Herzen getragen wird. Grundsätzlich muss man das, was man bezeugt, im Herzen tragen. Dann wird es offenkundig vorgetragen mit der Zunge und danach folgen die Beweise mit den Körperteilen. Und das ist die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Das heißt, jemand wird nur Muslim, wenn er bezeugt, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah, oder dass es keinen Gott gibt außer Allah, und dass Muhammad, also der letzte Prophet, der mit dem letzten Koran, der letzten Gesetz kam, sein Diener und Gesandter ist, wer diese zwei Sachen bezeugt, ist Muslim. Und nur durch diese zwei Sachen, dem man es aufrichtig und ehrlich aufsagt, und dazu braucht man keine anderen Leute, das ist ganz, ganz wichtig, das kann man zwischen sich und Allah machen, der ist dann Muslim. Na'am. Muslim beweist dazu, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, die Gläubigen sind ja jene, die an Allah und seinen Gesandten glauben. Ja. Also, diejenigen, die gläubig sind, sozusagen, sind jene, die an Allah glauben und seinen Gesandten glauben. Und es gibt zig Beweise dazu. Es gibt zig Beweise dazu im Koran. Und ein Hadith, was der Autor hier gebracht hat, ist, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hatte, oder sagte, mir wurde befohlen, dass ich die Menschen so lange bekämpfe, bis sie bezeugen, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Und der Hadith bei Bukhari und Muslim. Oder anders gesagt, ich darf keinen bekämpfen, der bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Also jemand, der das bezeugt, man sagt im Islam, dessen Blut ist sicher. Also er ist sozusagen sicher, darf nicht bekämpft werden, er hat eine Stellung im Islam, allgemein, also nicht, dass man diese Sache immer falsch versteht. Die Muslime dürfen nicht einfach irgendjemanden bekämpfen. Diese Sachen sind sowieso nicht erlaubt. Ja, man kann nicht, Selbstjustiz ist zweimal nicht erlaubt im Islam. Wer Selbstjustiz ausübt, der hat eine große Strafe. Ja, deswegen, diese Angelegenheiten sind nicht leicht im Islam. Und hierbei geht es eben nicht darum, dass man die Menschen bekämpft. Das ist immer eine Übersetzungssache. Und im Deutschen hören sich manche Begriffe immer gewalttätiger an, als sie im Arabischen sind. Weil man kann im Arabischen zum Beispiel sagen, eine Uqatiluk heißt nicht, dass ich dich bekämpfe bis zum Tod, sondern dass ich einfach mit dir einen Streit habe. Dass ich mit dir vielleicht ein bisschen mich herausfordere und so weiter. Also es kommt je nachdem drauf an. Aber hier in dem Hadith geht es darum, dass jemand, der bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist, dass dieser nicht bekämpft werden darf. Und zwar auf allen Ebenen. Sei es in der kriegerischen Ebene oder in der zivilen Ebene. Es ist einem Muslim nicht erlaubt, einen anderen Muslim zu beleidigen. Dass man das mal versteht, inshallah ta'ala. Und noch viel mehr darf man ihn, oder noch viel weniger darf man ihn körperlich bekämpfen. Und das ist ja das Verständnis. Hier geht es ja darum, die Stellung der beiden Zeugnisse im Islam. Und er zeigt hier, wer diese Sache bezeugt, dass er in Sicherheit, normalerweise in Sicherheit vor den Muslimen sein sollte. Ja, in Sicherheit allgemein sein sollte. Ja, die Menschen sollten sich allgemein nicht bekämpfen, das ist klar. Aber hauptsächlich geht es hier darum, wie gesagt, dass man hier versteht, dass diese Person, die Person, die bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist, nicht bekämpft werden darf in allen Ebenen. Und das ist eben die Stellung von Islam. Ja. Und inshallah ta'ala konnte ich das ein bisschen verständlich machen. An einer anderen Stelle werde ich speziell diesen Hadith inshallah ta'ala nochmal genauer erklären und das Verständnis, weil das ist einer der Hadithe, die sehr missverstanden werden und auch eine Angriffsbasis der Nicht-Muslime oder der, ich sag nicht Nicht-Muslime, das ist unfair, weil die meisten Nicht-Muslime sind sehr, sehr nett und sehr zuvorkommend und die meisten Leute interessieren auch eigentlich nicht. Das sind nur eine Handvoll Leute, die immer angreifen. Aber dieser Hadith gibt halt einen Platz für eine Angriffsfläche. Und inshallah ta'ala werde ich, wenn Allah subhanahu ta'ala das mir ermöglicht, diesen Hadith mit anderen Hadithen noch erklären, damit man das richtig versteht. Inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.